Weltraummusik eröffnete die zweite Soundcheck-Stunde. Das klang noch nicht so wabernd, über den kosmischen Kurieren Tangerine Dream oder Klaus Schulze Anfang der 70er Jahre, war viel subtiler als der Space Hard Rock von Hawkwind und experimenteller, finde ich, auch als Brian Enos viel späterer Soundtrack zu den Apollo-Filmen. Ob Pink Floyd bei dieser Nummer überhaupt an Space oder Science Fiction dachten, weiß ich noch nicht mal, weil ich den dazugehörigen Film More nie gesehen habe. Ich kann mich nur erinnern, dass ich dieses Stück Quicksilver etwa mit 13, 14 Jahren im Radio gehört und auf Tonband aufgenommen habe. Und seither war es für mich so etwas wie der Inbegriff von Space-Musik. 1969 gab es von Pink Floyd noch ein paar ähnliche, freifließende Stücke oder Passagen, auf dem Doppelalbum Oma Gumma zum Beispiel oder ein Jahr zuvor auf der LP A Saucer Full of Secrets. Aber danach verging Pink Floyd anscheinend die Lust an solchen Klängen. Es gab danach zwar immer noch das ein oder andere Experiment, die Musik bewegte sich aber eher in Richtung konventionelle Songstrukturen oder und Bombast. Das eben gehörte Stück Quicksilver stammte, wie gesagt, aus der Soundtrack-LP zum Film More, ein Film, in dem es um, so Jürgen Strucks Rock-Filmbuch, eine Art moderne Werther-Figur auf der Suche nach totaler Erfüllung geht. Für Pink Floyd war das im Sommer 1969 der erste Ausflug ins Soundtrack-Geschäft. Jeder der vier bekam damals 600 Pfund in die Hand gedrückt, die Musik wurde schnell geschrieben und in einer Woche aufgenommen. Bis auf ein weiteres abgespacedes Stück ist die lange Nummer Quicksilver aber mit Abstand das Beste an dieser Platte. Über das nächste Stück könnte man dasselbe sagen wie manche Leute über Techno. Monotoner Rhythmus und sonst passiert auch nicht viel. Die Musik kommt aus dem Jahr 1972 und mir gefällt diese Trance-Verbindung zwischen monotonem Rhythmus und abgespaceden Sounds sehr gut. Neu waren das aus Düsseldorf mit dem ersten Stück ihrer ersten Platte aus dem Jahr 1972. Hallo Gallo hieß die Nummer. Die Tradition rhythmischer Monotonie, wie sie in manchen Stücken von Can seit Ende der 60er Jahre schon angelegt war, brachten Neu mit solchen Nummern auf einen ziemlich minimalistischen Punkt. Bevor Michael Rother, Gitarre, und Klaus Dinger, Schlagzeug, Ende 1971 das Duo Neu gründeten, hatten sie bei Kraftwerk mitgemischt. Und die konnten ja zu der Zeit auch noch monotone und interessante Musik machen. Ganz wesentlich mitgemischt hat bei den frühen Kraftwerk- und Neuplatten auch Conny Plank, der Tonmeister und Co-Produzent dieser Platten. David Bowie sagte einmal, er kenne alle Platten, die Conny Plank gemacht habe, mit Neu, Kraftwerk, Cluster und so weiter. Und er habe sich davon sehr viel Inspiration geholt. Auf den Kultstatus, den die Musik von Neu genießt, spielten immerhin auch Sonic Youth alias Ciccone Youth an. Ein O-Ton-Schnipsel auf dem Whitey-Album, auf dem sich zwei Frauen unterhalten, trägt den Titel Two Cool Rock Chicks Listening to Neu. Michael Rother verließ nach den ersten beiden Neu-Alben das Projekt, tat sich mit den Leuten von Cluster zusammen, aber richtigen Erfolg hatte er dann mit den konventionelleren Platten Flammende Herzen und Sterntaler ab 1976. Die erste mit Can-Rhythmusmeister Jackie Liebezeit am Schlagzeug und wieder von Conny Plank produziert. Rhythmische Monotonie, egal ob sie einen beflügelt oder anödet, kann mit der Hände Arbeit eines Musikers geschaffen werden oder durch Maschinen. Ich glaube zwar noch immer, dass Handarbeit bei Zuhörern und Musikern mehr auslösen kann. Jackie Liebezeit, so geht die Can-Legende, hat einmal eine Rhythmusmaschine, zu deren Beat er spielen sollte, durch mentale Kräfte zum Aufgeben gebracht. Sie funktionierte einfach nicht mehr. Sein Kollege bei Can, Holger Tschukai, hat sich dagegen noch im gesetzteren Alter für die Underground-Spielart einer reinen Maschinenmusik begeistern können. Gebritzel nennt Holger Tschukai die Sounds, die ihn neben dem durchgehenden Beat in den Kellern eines Nachts so fasziniert haben. Und Gebritzel trifft das eigentlich sehr genau, was gleich zu hören sein wird. Möglicherweise braucht Mann oder Frau dabei aber starke Nerven. Auf der Suche nach längeren Techno-Nummern bin ich unlängst auf diese Platte eines Projektes namens Virtus gestoßen. Dahinter steckt jemand mit dem Namen Seal Furyk. Erschienen ist das Ganze bei einem belgischen Label, Reload Records. Die drei anderen Tracks der Vinyl-EP finde ich etwas arg monochrom, aber manche Techno-Nummern sollen sich ja auch noch zur Weiterverarbeitung durch den DJ eignen. Das gerade gehörte Stück Cyber War Nightmare sprengt dann aber doch ganz interessant den Rahmen, durch etliche Brüche und durch die Gehirnwäsche ohne jeden Beat gegen Ende des Stücks. Kein schlechtes Gebritzel. Kaspar Brötzmann hat von Anfang an erreicht, dass er lange Stücke auf seinen Platten veröffentlichen konnte. Ein wirklich rares Ereignis bei Plattenfirmen. Sein Trio Kaspar Brötzmann Massaker hat bisher 5 Platten aufgenommen und allein auf den letzten 3 finden sich jeweils 4 bis 5 Stücke von bis zu 15 Minuten Länge. Home heißt die jüngst erschienene 5. Platte und Kaspar Brötzmann konnte sich hier den Luxus erlauben, Stücke seiner ersten 2 Platten mit neuer Besetzung noch einmal aufzunehmen, einfach weil die Band jetzt so viel besser zusammenspielen würde, hieß es. 8,5 Minuten dauerte sozusagen das Titelstück des Trios, Massaker, auf der ersten LP 1987. 1994 wurden daraus fast 15 Minuten und tatsächlich kommt da eine ganze Menge rüber. Thank you.